Der Leistungsstand von Schülern mit Migrationshintergrund Türkei korrespondiert mit dem Leistungsstand von Schülern aus anderen muslimischen Ländern. Dies zeigt der internationale Vergleich der PISA-Ergebnisse. Im Kern ist das deutsche Bildungsproblem vor allem auch ein Problem der muslimischen Migranten. Wenn hier von Migranten gesprochen wird, sind ausschließlich Migranten aus den muslimischen Ländern gemeint. Türkei, Afrika, Nahe und Mittlerer Osten. Sie haben als einzige zu großen Teilen Sprachprobleme, sie bilden zugleich einen wesentlichen Teil der Unterschicht und Transferbevölkerung in Deutschland und ihre Kinder haben die größten Schwierigkeiten im deutschen Bildungssystem. Bildungsverläufe hängen in starkem Maße von der Familie ab, in der man aufwächst. Muslimische Migranten entstammen meist bildungsfernen Familien, die in ihren Heimatländern durchweg den Unterschichten angehörten. Insoweit ist ein Teil dessen, was in der Bildungspolitik als Integrationsproblem wahrgenommen wird, tatsächlich ein Schichtenproblem. Erschwerend kommt hinzu, dass die Qualität des heimatlichen Schulsystems sich in der Attitüde und dem schulischen Leistungsprofil der entsprechenden Migrantengruppen niederschlägt. Zwischen den schlechten Schulleistungen türkischer Migranten in Deutschland und dem schlechten Abschneiden des türkischen Schulsystems bei PISA 2006, siehe Schaubilder 6.1 und 6.2, besteht durchaus ein Zusammenhang. Nicht zuletzt aus diesem schlechten Abschneiden erwächst das aggressive Potenzial zahlreicher junger Türken und Araber. Aggression und Gewalt sind oft der einzige Ausweg aus dem Dilemma, das die betont männliche Rolle, die ihnen die Geschlechterstereotype ihrer Herkunft auferlegen, nicht zur Attitüde des lernbereiten Schülers passt. Gleichzeitig ist diese Rolle aber auch nicht kompatibel mit den sich aus der fehlenden Lernbereitschaft ergebenden Misserfolgen in Schule und Arbeitsleben. Für die Migranten aus den muslimischen Ländern sind die elektronischen Medien ein besonderes Integrations- und Bildungshemmnis. In vielen Familien laufen die Sendungen aus der fernen Heimat fast ununterbrochen. Dadurch wird es schwer, zur Herkunftskultur jenes Maß an Distanz aufzubauen, das für die Integration unerlässlich ist. Vor allem aber schwindet der Anreiz, Deutsch zu lernen. In geschlossenen Siedlungen, wo man mittels Satellitenschüsseln rund um die Uhr jedes Fernsehprogramm aus der Heimat empfangen kann, besteht ja im Grunde gar keine Notwendigkeit, neben der Muttersprache auch noch die Amtssprache zu beherrschen. Die Töchter brauchen nicht zu lernen, weil sie heiraten und Kinder bekommen sollen. Und den Söhnen wird in autoritären Strukturen ein Männlichkeitsbild vorgegeben, das sich für entbehrungsreiches Lernen genauso nachteilig auswirkt wie die männlichkeitsbetonte Ghettokultur der Schwarzen in Amerika. Die besonderen Kompetenz- und Bildungsbeteiligungsdefizite der muslimischen Migranten werden teilweise mit dem niedrigen sozioökonomischen Status in ihren Heimatländern erklärt. Die geistige Anregungsarmut, die auch das häusliche Umfeld der deutschen Unterschicht belastet, wirkt in ähnlicher Form bei den muslimischen Migranten. Auch das Rezept zur Überwindung dieser Probleme ist ein ähnliches. Sie müssen im staatlichen Bildungssystem kompensiert werden. Dies fällt bei Migranten generell schwerer, weil das Sprachproblem und die kulturellen Unterschiede hinzukommen. Diese Schwierigkeiten können sich bis zur fast Unmöglichkeit steigern, wenn Migranten eng zusammenleben und an den Schulen 80-90% der Schüler stellen. Auch hier allerdings ist der Weg der gleiche wie bereits beschrieben. Nur, dass zu den Kernkompetenzen in Leseverständnis und mathematischem Verständnis der deutsche Spracherwerb hinzutreten muss. Deshalb kann und darf, so schwer es auch fallen mag, der Schulunterricht nur auf Deutsch erfolgen. Gerade bei den Migranten muss die vorschulische Erziehung zu möglichst guten Deutschkenntnissen bei Schuleintritt führen. Wenn klassische Einwanderungsländer wie etwa Kanada wesentlich bessere Bildungserfolge bei Migranten erzielen, liegt das vor allem daran, dass die dortigen Migranten von ihrer Heimat Abschied genommen haben und alles tun, damit sie und ihre Kinder in der neuen Umgebung ankommen. Ihre Anpassungsbereitschaft ist generell höher und ebenso ihr Wille zum Spracherwerb. Eine Einstellung, die auch auf die Kinder übertragen wird.